الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرة على سبب الله دمهان دبلتن الله زيق المهان بمهات شكاية زنه زن قفيت محمد ما نريد من بشستر الله سبحانه وتعالى زين دينا أنقوادنت ihn als den einzigen Gott anzubeten und sich an seinem Gesetz zu orientieren, das das Zusammenleben mit dem Umfeld ordnet. Allah sagte sinngemäß in Surat An-Nisa, Vers 36, dient Allah allein und stellt ihn nicht zur Seite. Seid gütig zu den Eltern, den Verwandten, den Weisen und Armen und den Nachbarn, sei er mit euch verwandt oder nicht. Und seid gütig zum Freund, der euch begleitet, dem fremden Reisenden, dem die Mittel ausgegangen sind, und euren Sklaven, denn wahrlich noch nie liebte Allah diejenigen, die von sich selbst eingenommen und anderen gegenüber hochmütig sind. Als wollte er sagen, subhanahu wa ta'ala, dass die Ungehorsamkeit ihm gegenüber und die Missachtung seiner Anordnung ein Zeichen von Hochmut ist und ein Zeichen dafür ist, dass Allah diesen Menschen verabscheut. Und das ist zweifellos der Fall. Diese Ayah verdeutlicht die Anordnung Allahs, den Kontakt zu den Verwandten zu pflegen und ihnen gütig zu sein. Und der Vers warnt davor, ihnen Schlechtes anzutun. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass solche Handlungen ein Hindernis sind, den Paradiesgarten zu betreten. Leider vernachlässigen viele Menschen trotzdem ihr nahes Umfeld, sodass Hass, Abscheu und Geiz die Positionen von Zuneigung, Liebe und Erbarmen einnehmen. Das passiert zum Teil unter den engsten Verwandten, oft auch, wenn die eigenen Eltern nicht gläubig oder schwachgläubig sind. Und wenn diese Eltern schon das Beten zu Gott als extrem ansehen, da hilft aber nichts nach Allah subhanahu wa ta'ala außer Geduld und Weisheit, denn Allah prüft einen auch mit seinen nächsten Verwandten. Den Kontakt zu den Verwandten abzubrechen ist ein Vorbote für die bald eintreffende Strafe Allahs azza wa jalla. Allah sagte in Surat Muhammad im Vers 22 bis 23, werdet ihr wohl, wenn ihr euch vom Glauben abwendet, auf Erden Unheil stiften und eure Verwandtschaftsbande zerreißen, wie ihr es in der Zeit vor dem Islam getan habt? Solche sind es, die Allah verflucht und die er der Wahrheit gegenüber taub und sie zu erkennen blind macht. In diesem Vers geht Allah azza wa jalla auf eine Ursache dafür ein, warum die Menschen der Wahrheit gegenüber blind sind und sie nicht hören, auch wenn du ihnen täglich Predigten hältst. Und der Grund dafür ist eben der Fluch. Und der Grund für den Fluch ist unter anderem, dass sie den Kontakt mit den Verwandten missachten und nicht pflegen. Es gibt Ursachen für ein solches Handeln. Dazu gehört zweifellos die Unwissenheit über die frühen und späten Folgen, sowohl die des Kontaktpflegens als auch des Nichtpflegens. Auch mangelnde Taqwa und Religiosität sind ein Grund dafür, nicht nach der Belohnung Allahs zu streben. Manchmal ist es aber auch die Überheblichkeit, auf die Allah in dem Vers vorhin hingewiesen hat. Warum soll ich ihn kontaktieren? Er sollte mich eigentlich anrufen. Das geschieht manchmal aufgrund der gesellschaftlichen Position und manchmal auch aufgrund des Alters. Man sagt, ich bin der Älteste der Familie, eigentlich sollten die Leute mich besuchen. Eine weitere Ursache kann aber auch der Geiz sein und die gleichzeitige Angst, die Verwandten könnten von einem etwas verlangen, wenn man wohlhabendes Geld, aber auch die Ablenkung durch die Dunya und das ständige Rennen hinter den vergänglichen Gütern, sodass man sich für seine Verwandten keine Zeit nimmt. Es ist ja nicht so, dass einer von uns mehr Zeit hat als der andere. Es sind 24 Stunden pro Tag. Aber es ist die Einteilung und die Priorisierung. sodass manche keine Einladungen annehmen und auch an keinen Zusammenkünften teilnehmen. Schwache Persönlichkeiten im Umfeld, in deinem Umfeld, das heißt unter deinen Verwandten, könnten ein solches Verhalten als Respektlosigkeit bewerten. Meine lieben Geschwister, überlegt mal, was verlierst du denn, wenn du für Allah denjenigen kontaktierst, mit dem du seit langem keinen Kontakt mehr hattest? Dein Beweggrund ist einzig und allein dein Gott. Das Ergebnis deines Handelns ist nicht wirklich interessant. Ein Lächeln, ein fröhliches Gesicht, ein Krankenbesuch, eine kleine Aufmerksamkeit, das alles kann schon ausreichend sein. Es gibt Menschen, die ihre eigenen Eltern in ihren Augen verachten und sie nur als ihre eigenen Zeuger sehen. So mancher Mann verwöhnt seine eigene Ehefrau, kränkt aber seine Mutter. Hat ein enges Verhältnis zu seinem Freund, aber ein gestörtes zu seinem Vater. Sitzt er mit seinen Eltern, kommt es ihm vor, als säße er auf glühender Kohle, bringt kaum Wörter über die Lippe, teilt mit ihnen keine Geheimnisse und wichtige Angelegenheiten und so versperrt er sich selbst den Weg, in den Genuss zu kommen, seinen eigenen Eltern gegenüber gütig zu sein. Manche pflegen nur Kontakt zu solchen, die auch Kontakt mit einem selbst pflegen und sagen, ja, der ruft mich ja auch nicht an. Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, jemand, der den Kontakt zur Familie nur pflegt, weil sie den Kontakt zu ihm pflegt, ist nicht wirklich jemand, der den Kontakt pflegt. Jemand, der den Kontakt wirklich pflegt, ist derjenige, der ihn wiederherstellt, nachdem er abgebrochen ist. Überliefert unter anderem bei Imam Bukhari. Meine lieben Geschwister, der gesellschaftliche Friede ist eine Gnade Gottes, nach der unser Prophet sallallahu alaihi wasallam auch mit andersgläubigen Menschen gestrebt hat. Allah sagte sinngemäß in Surat Al-Anfal 61, wo es um die Schlacht von Badr ging, wenn sie sich aber dem Frieden zuneigen, dann neige auch du dich ihm zu und vertraue auf Allah, denn wahrlich, er ist der Allhörende und Allsehende. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in Hudaybiyah am 6. Jahr nach der Hijra des Propheten, bei dem, also es geht ja um die Quraysh, die ihn von der Kaaba abgehalten haben, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, worum auch immer die Qurayshiten mich heute bitten, um dadurch die untastbaren Dinge Allahs hochzuhalten, so werde ich einwilligen. Er wollte also den Krieg und die Auseinandersetzung, soweit es geht, vermeiden. Und so war es auch am Ende. Er hat eingesteckt, alayhi salatu wassalam, damit es Frieden gibt. Die Verwandten, liebe Geschwister, schlecht zu behandeln oder vor seinen eigenen Pflichten ihm gegenüber abzuhauen, ist eine Eigenschaft von Verlierern und eine große Sünde. Und das machen nur Leute, die Herzen haben wie Stein und keinerlei Verantwortung in sich spüren. Den Kontakt zu den Verwandten kann man auch dadurch verletzen, dass man ihnen aus dem Weg geht, sie nicht besucht, an ihren Festlichkeiten nicht teilnimmt, sie im Falle einer Trauer nicht tröstet oder anderen Menschen den Vorzug gibt, wenn es zum Beispiel um Geschenke geht, obwohl sie eigentlich ein größeres Anrecht darauf hätten. Und so manch einer mag vielleicht sagen, ja, was soll ich machen, meine Verwandten, die sind nicht hier bei mir in Deutschland. Und dem entgegen wir, das ist kein Hindernis. Denn wenn wir vom Kontakt pflegen, der zu den Verwandten sprechen, dann ist dies eine Angelegenheit, die sich von Zeit zu Zeit anpasst. Und heutzutage ist es sicherlich nicht schwer, den Telefonhörer zu heben oder eine E-Mail zu schreiben oder anderweitige, neuzeitige Mittel in Anspruch zu nehmen, wodurch man den Kontakt aufrecht hält. Meine lieben Geschwister, all dies war nicht mehr als nur zu betonen, wie wichtig es ist, diese Aufgabe umzusetzen und wie gefährlich es ist, Allahs Anordnungen zu vernachlässigen. Und wenn Allah will, werden wir in einer kommenden Predigt über die Vorzüge davon sprechen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zum Beispiel, derjenige von euch, der gerne lange leben will und gerne viel Rizq haben möchte, der soll den Kontakt zu seinen Verwandten pflegen. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يردنا إليه ردا جميلا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونستغفره سبحانه وتعالى من جميع ذنوبنا ومعاصينا إنه غفور حليم وقد أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا أعطاه الله إياه وقال بعض العلماء أنها لحظات خطبة الجمعة وقالوا غير ذلك فدل على يعني أن الفطن يستغل فرصة الجمعة وساعاتها خاصة آخر ساعة من ساعات الجمعة في دعاء الله تبارك وتعالى اللهم ألهمنا الصواب ووفقنا لدعائك اللهم وفقنا لدعائك وحدك لا شريك لك وجعلنا إذا دعوناك موقنين بالإجابة وصلوا وسلموا على نبيكم صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله على العالمين وتقدم بارك الله فيكم و يعني وسعوا على إخوانكم الله أكبر الله